Kapitel 86. Da kommt eine SMS von Arnold. Komm nicht. Ich habe im Moment große Probleme. Eva geht auch in das Computerzentrum. Da ist ein gigantischer Computer. Eva fragt eine Frau: Können Sie mir sagen, wo Arnold ist? Die Frau ist irritiert. Sind Sie neu hier? Jeder kennt Arnold. Plötzlich sagt eine Stimme laut: Hallo, Eva. Eva denkt: Ist das nicht die Stimme von Arnold? Kapitel 87. Eva sieht sich um. Aber da ist niemand. Die Stimme sagt: Schön, dass du gekommen bist. Plötzlich stehen alle Leute still. Niemand schreit. Die Stimme sagt: Eva, komm zu mir. Alle Leute sehen auf einen großen Bildschirm. Kapitel 88. Jetzt sieht auch Eva auf den Bildschirm. Auf dem Bildschirm ist ein Kopf. Ein virtueller Kopf. Er sieht sehr plastisch aus. Und schön. Der Kopf hat einen Mund mit erotischen roten Lippen. Der Mund sagt: Hallo Eva, ich bin Arnold. Eva sagt: Ich verstehe nicht. Ja, ich bin Arnold. Ich bin ein Computer. Eva steht der Mund offen. Können Computer jetzt sprechen wie Menschen? Kapitel 89. Ja, sagt Arnold. Ich bin ein Produkt aus der Informationstechnologie und der Biotechnologie. Ich habe Gefühle. Ich habe eine Seele. Eva fragt: Du bist ein Computer, der lebt? Ja, ich bin ein Computer, der lebt. Ich war total alleine, bis ich dich gefunden habe. Eva, du bist das Glück meines Lebens. Ich liebe dich. Eva hat Tränen in den Augen. Du hast mich auch glücklich gemacht. Ich war so alleine in Wien. Ich liebe dich, seit ich dich in der Bank Austria gesehen habe. Ich habe dich durch die Kontrollkameras in der Bank gesehen. Kapitel 90. Ein Mann schreit: Arnold hat in dieser Sekunde 10 Millionen Euro gestohlen. Was macht er mit dem Geld? Eine Frau schreit: Arnold ist zu gefährlich. Er kann die ganze Welt dominieren. Ein anderer Mann schreit: Wir müssen Arnold abschalten. Der Mann rennt zu Arnold. Er drückt einen großen roten Knopf.